Was sind asymmetrische Schlüsselpaare? Schlüssel werden in der Kryptographie dafür verwendet, um Nachrichten sicher zu ver- und zu entschlüsseln. Bis vor nicht allzu langer Zeit verwendete man hierfür symmetrische Schlüssel. Der Schlüssel ist dabei die Regel, nach der eine Nachricht zuerst ver- und danach entschlüsselt wird. Man spricht deshalb von symmetrisch, weil die Ver- und Entschlüsselung über die gleiche Regel abläuft. Zum Beispiel verschiebt man bei einem Wort jeden Buchstaben um eine Stelle nach vorn, so wird aus A zum Beispiel B, aus B C und so weiter. Das Wort Fisch wird dann zu dem unaussprechbaren Wort GJTDI. Um dies anschaulicher zu machen, stell dir symmetrische Kryptographie wie eine Box mit einem Schlüssel vor. Die Nachricht, welche man verschicken will, legt man in die Box und verschließt sie mit dem Schloss. Den Schlüssel zum Schloss hat man zum einen selbst, um es zu verschließen. Und zum anderen hat ihn jede Person, welcher man diese Nachricht geben möchte, damit diese Person dann das Schloss aufsperren kann. Da es sich dabei jeweils um den gleichen Schlüssel handelt, bezeichnet man diese als symmetrisch. Das Konzept ist denkbar einfach, doch haben solche symmetrischen Schlüssel einige Nachteile. Erstens muss man den Schlüssel zuerst an den Empfänger schicken, sonst kann er die Nachricht nicht entschlüsseln. Die Übertragung des Schlüssels wäre dann ein potenzieller Angriffspunkt für einen Angreifer und damit eine potenzielle Schwachstelle. Zudem wird es für einen potenziellen Angreifer immer leichter, eine Nachricht zu entschlüsseln, je länger der gleiche Schlüssel verwendet wird, da die Verschlüsselungsregel, also zum Beispiel die Buchstaben verschieben, irgendwann geknackt werden kann. Um diese Probleme zu umgehen, entdeckten Kryptografen asymmetrische Schlüssel, um Nachrichten zu verschlüsseln. Dies funktioniert, indem man zuerst einen geheimen Private Key, zu Deutsch einen privaten Schlüssel, erstellt und dann über eine mathematische Formel einen dazugehörigen Public Key, zu Deutsch einen öffentlichen Schlüssel, generiert. Ähnlich wie bei den Hashing-Funktionen ist es hierbei sehr einfach, vom Private Key ausgehend den Public Key zu berechnen. Es ist jedoch praktisch unmöglich, die Umkehrfunktion auszuführen und einen Private Key aus einem Public Key zu generieren. Ein leicht zu verstehendes Beispiel wäre die mathematische Funktion des Potenzierens und ihre Umkehrfunktion das Wurzelziehen. Während es relativ leicht ist, 13, also den Private Key in diesem Fall, zum Quadrat zu nehmen, so braucht es schon deutlich länger für die Berechnung der Quadratwurzel aus 169. In diesem Fall wäre dies der Public Key. Asymmetrische Schlüsselpaare, wie sie heutzutage verwendet werden, sind natürlich um ein Vielfaches komplexer miteinander verknüpft als 13 und 169, wie du noch gleich herausfinden wirst. Diese beiden Schlüssel erlauben es, dass eine Nachricht mit dem einen Key verschlüsselt und mit dem anderen Key entschlüsselt werden kann. Nachdem man aus dem Private Key den Public Key kreiert hat, macht man den Public Key, wie der Name schon besagt, öffentlich und hält den Private Key komplett geheim. Nun kann jeder eine Nachricht mit dem Public Key verschlüsseln, welche nur der Besitzer des Private Keys entschlüsseln kann. Des Weiteren kann man mit seinem eigenen Private Key Informationen kreieren, welche dann wiederum mit dem Public Key gelesen werden kann. Stell dir diese asymmetrischen Schlüssel wie ein Spezialschloss vor, bei dem es nicht wie bei einem normalen Schloss die Position A geschlossen und die Position B offen gibt, sondern nach der Position B offen noch eine weitere geschlossene Position C. Die Reihenfolge wäre also Position A geschlossen, Position B offen und dann wieder Position C geschlossen. Von asymmetrischen Schlüsseln spricht man deshalb, weil der Private Key das Schloss ausschließlich von A nach B nach C bewegen kann und der Public Key das Schloss ausschließlich gegenläufig von C nach B nach A bewegen kann. Beachte, dass das Schloss nur in der B-Position zu öffnen ist. Dies funktioniert aufgrund der mathematischen Beziehung zwischen den beiden Schlüsseln. Legt man nun eine Nachricht in die Box, während das Schloss in der Position B offen ist, und verwendet man den Public Key, den ja jeder besitzt, so bewegt man das Schloss in die geschlossene Position A. Nun kann nur noch derjenige, der den Private Key besitzt, das Schloss zurück in die offene B-Position bewegen, um die Nachricht zu lesen. In der Kryptographie spricht man davon, dass der Public Key die Nachricht verschlüsselt und der Private Key die Nachricht entschlüsselt. Es gibt jedoch noch eine andere Funktion, die des Signierens einer Nachricht. Wenn man eine Nachricht in die Box in der offenen B-Position gibt und dann das Schloss mit dem Private Key in die C-Position verdreht, kann jeder mit dem Public Key die Nachricht lesen, indem er das Schloss zurück in die offene B-Position bewegt. Zwar hat jeder den Public Key, jedoch ist zuerst der einzigartige Private Key notwendig. Deshalb lässt sich so beweisen, dass man den Private Key zu einem dazugehörigen Public Key hat, ohne den Private Key öffentlich zu machen. Ich weiß, dass dies alles recht kompliziert ist, doch bei Kryptowährungen funktioniert genauso das Senden und Empfangen von Coins. Erhält man zum Beispiel eine Kryptowährung, so werden diese Coins per Public Key verschlüsselt, also in eine Box gelegt. Jeder kann dies machen, da dieser Schlüssel öffentlich bekannt ist. Coins verschicken kann man jedoch nur, wenn man den dazugehörigen Private Key hat, mit welchem man die Box erst aufmachen kann, um danach eine neue Transaktion zu kreieren, bei der man den Private Key zum Signieren verwendet. Nachdem jeder den Public Key hat, kann man Unterschriften von einem Private Key ganz einfach auf ihre Korrektheit überprüfen und weiß so garantiert, dass jemand auch wirklich den Private Key zuvor hatte und die betreffenden Transaktionen, also Blockchain-Updates, auch durchführen durfte. Bei anderen Blockchain-Anwendungen, wie zum Beispiel Verträgen, kann somit jeder mit dem Public Key einen Vertrag lesen. Doch nur die Person mit dem zugehörigen Private Key kann ihn auch bearbeiten. Während es zur Generierung von Private Key, Public Key Paaren einige Möglichkeiten gibt, wie zum Beispiel die Primzahlfaktorierung, wird im Blockchain-Bereich meist die Formel einer elliptischen Kurve für asymmetrische Schlüsselpaare verwendet. Bei Bitcoin ist dies zum Beispiel die Formel y zum Quadrat ist gleich x hoch 3 plus 7. Hierbei spiegelt man ausgehend von einem Ursprungspunkt eine gewisse Anzahl, die dem Private Key entspricht, an der Kurve, bis man zu einer Zahl kommt, was dem Public Key entspricht. Während das Endergebnis, also der Public Key, durch das Spiegeln anhand der mathematischen Funktion sehr einfach zu berechnen ist, solange man die Anzahl des Spiegelns, also den Private Key, kennt, so ist es praktisch unmöglich zu wissen, wie oft gespiegelt wurde, also Private Key, wenn man nur das Endergebnis, Public Key, hat. Man startet bei der Key-Generierung Erstellen des Schlüssels, also immer mit der Anzahl des Spiegelns, Private Key, und erhält dann das Endergebnis, Public Key, welchen man öffentlich macht. Nachdem es sich hierbei um enorm große Zahlen handelt, zum Beispiel 2 hoch 256 Möglichkeiten, so ist es praktisch ausgeschlossen, dass zwei Menschen oder zwei Computer je denselben Private Key generieren. Ich weiß, dass dies alles recht komplex ist, doch genau dafür geht es auch in diesem Kapitel. Und verknüpft man nun die beiden kryptografischen Methoden des Hashings mit asymmetrischen Schlüsselpaaren, lässt sich Information zwar von jedem in einer Blockchain-Community kreieren und dann durch Hashing in eine Buchstaben-Zahlen-Kombination verwandeln. Doch kann diese Information dann wiederum nur von der Person mit dem Private Key bearbeitet werden. Eine Blockchain bleibt somit zwar offen für jeden, enthält jedoch trotzdem simple Regeln, damit bei der Schaffung und Bearbeitung von Informationen keine Anarchie herrscht. Im Arbeitsheftchen habe ich dir einige Unterlagen angefügt, welche noch viel weiter ins Detail gehen und dir vielleicht diese komplexen Abläufe noch einmal ein bisschen grafisch erklären. Geh auf www.mehralsnurbitcoin.de, um dir dieses Arbeitsheftchen runterzuladen. Und auch habe ich dir dort ein paar Unterlagen von Professor Paar beigefügt, der dort sehr ins Detail geht. Und falls dich das interessiert, ist das genau das Richtige für dich. Wie einigt man sich nun, welche Information zuerst in einer digitalen Datei der Blockchain abgespeichert wird und welche danach, wenn mehrere Updates gleichzeitig erfolgen? Um diese Frage geht es bei der Konsensuskreierung bzw. dem Mining.